glaub, dass du den Moslems und Christen, wo ihr es trist, auch sie fristen. Doch eigentlich nur die Waren vermissen, auf der Suche vergiften. Vernichten sie sich selber und damit, dass sie finden wollen, was es somit nicht mehr gibt. Ich glaube, dass sie trotzdem weiterhin weiterziehen. Schritt für Schritt, mal langsam oder schnell. Immer tritt für tritt im kollektiven Alleingang. Abhang hat mit klosterhaftem Singsang. Richtig Sarg machen, unterklappter Plan. Wenn's Flug ins Gebäude kracht, steigt der Profitanz wie Tracht, wo empfacht wird, wenn die Mehrheit, wo stirbt. Mal weiss und wohlhabend und glücklicherweise nicht so stammen, aus der dritten Welt stammend, am Hunger durchnagend ist. Ich glaube, dass der evangelikale Bullshit, wie ein Busch treibt, so Streit führt nicht mehr den Lied. Papst und Priester würden gescheiter davon rappen, stattdessen aufhören, Ministranten zu ficken. Ich glaube zu wissen, ich glaube, dass ich kapiere, weil man sich heutzutage ja täglich informiert über Internet, Radio oder Infotainment-Show. Die geschlüsste Reporter ist schließlich dort, dann stimmt's schon. Ob Religion, Staat oder Infoapparat, alle haben den gleich manipulativ Scheiß am Start. Es ist keine Berichterstattung, wenn die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Geschichte schreibt, wer sieht. Ich bin für Killen austreten, kein Bock mehr Kaufbäder zu zwecken. Das gewisse Brüggeln trotzdem. Zum täglichen Sprechen mit Versprechen, wo ich nicht mit Boss abgehaben, chatten und abrechnen. Hat trotzdem nicht müssen wunderlich vom Glauben zurücktreten. Der Scheiß, den ihr mir im Engen, welche Grind reinzwängen, hab ich nie geglaubt, Vernunft nicht ganz können verdrängen. Bin trotz allen Schwächen, zieh ich mir selber verpflichtet. Lass mich nicht richten, von der Kirche, die selber Menschen vernichtet. Für ein bisschen Killensteuer, bietet nie den Platz im Paradies. Wenn die auch verlockend wär, mein Erdenleben löse und mies. Kann mich nicht aufgeben, Jesus Christ, Wunderheiler. Wenn ich jetzt die Vater nur diese Krise verteile. Ich glaube, Glauben ist richtig, Religion. Ich glaube, was ich sehe, viel und wort nicht an Gott. Ich glaube, aus freiem Willen, nicht weg für oder Gebot. Hoff, dass ein Höri macht, das allenfalls versteht. Ich glaube zu wissen, ich glaube, dass ich kapiere, weil man sich heutzutage ja täglich informiert über ihn.